Die Tondokumente sind authentisch. Sie bilden eine zweite Stimme, die mal mehr, mal weniger hervortritt und beides sein kann, harmonische Unterstützung oder Störgeräusch. Das liegt in der Hand der Inszenierung. So stand es in der Präambel eines Theaterstücks, das uns die Autorin Stefanie Gerhold als Hörspiel anbot. Auf der Seite vor der Präambel ist ein Foto abgedruckt. Man sieht einen altertümlichen Saal mit hohen Fenstern, einfache Holzstühle sind im Kreis aufgestellt. Links im Bild ein Konzertflügel, auf dem zwei Topfpflanzen stehen. Am Flügel sitzt ein konzentriert und glücklich aussehender älterer Herr. Das Publikum, zwei leger zurückgelehnte Herren im Arztkittel, eine Krankenschwester mit Häubchen. Der Untertitel des Fotos? Paul Abraham 1957. Der Ort der Aufnahme, die Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf. Die Anregung für ihr Stück hat Stefanie Gerhold durch einen Dokumentarfilm über Leben und Schicksal jüdischer Operettenkomponisten in Deutschland und in den besetzten Ländern bekommen. Verfolgung, Ermordung, Exil. Die bewegende Biografie von Paul Abraham hat die Autorin besonders interessiert, denn seine Rückkehr nach Deutschland aus dem Exil in den USA geschah unter ganz besonderen Umständen. Das Hörspiel Comeback hat Deutschlandradio Kultur im Jahr 2013 produziert. Just in dieser Zeit wurde die Premiere einer Operette von Paul Abraham an der Komischen Oper in Berlin vorbereitet. Adam Bensry hat Ball im Savoy an der Komischen Oper einstudiert und dirigiert. Für unser Hörspiel konnten wir ihn als Musiker gewinnen. Ein besonderes Glück. Hören Sie die Inszenierung der Regisseurin Simona Rieser, die als ausgebildete Sängerin eine ganz besondere Vorliebe für die Musik von Paul Abraham hat. Das Hörspiel beginnt Anfang der 30er Jahre in einer Theatergarderobe und unternimmt dann eine Zeitreise in die 50er Jahre nach Hamburg. Schüchtern, Mose, da, da, da. Abends bist du nicht so nüchtern, Mose, da, da, da. Wenn du nur den kleinen Schwitzer hast. Und das machst du gar nicht. Mose, süß war's heute Nacht. Wahnsinn, Pali. Und das ist erst der Anfang. Der Anfang wovon? Wovon? Du hast es geschafft. Das ist dein Durchbruch. Glaubst du? Absolut. Du bist betrunken. Der Unsinn. Wenn einer echten Erfolg hat, erkenne ich das. Und ich erkenne, wenn einer echt betrunken ist. Und woran? Er streitet es ab. Champagner! Die Leute, Pali, waren außer Rand und Band. Deine Musik hat sie aus den Sitzen gerissen. Sogar die Garderobieren, die krantigen Weiber. Beschwingt wie die Gondolieri sind sie mit den Mänteln hergesegelt. Sturzbetrunken. Der Intendant ist selig, Pali. Eindeutig. Du bist ein Genie. Jetzt hab ich mal ein bisschen Glück. Und Glück? Sowas gibt's nicht mehr, Pali. Alle krebsen rum. Das Geld ist nichts mehr wert. Die Theater gehen reihenweise pleite. Und dann kommst du, schlenderst ein paar Mal den Kudamm hoch und runter und landest diesen Knaller. Das hat nichts mit Glück zu tun. Sowas schafft nur ein Ungar. Heute Nacht. Mizi, nach dem Souper. Komm her, gesell dich ein bisschen zu uns. Die Herren, wie man sie kennt, im Separé. Mizi. Mein Glückwunsch, du warst heute einfach umwerfend. Brillant. Mausi, süß warst du heute Nacht. Heute Nacht. Nach dem Souper. Dem Souper. Im Separé. Himmel, wo bleibt der Champagner? Ja. Was schreibst du da? Von mir ist nur gerade eine Melodie zugeflogen. Bevor sie sich wieder verflüchtigt, eine Sekunde. Immer arbeiten. Ach, was ich dir noch sagen wollte, Pali. Heute Abend war ein Filmproduzent in der Vorstellung. Ein Herr Oswald oder so. Wo finde ich ihn? Er ist schon weg. Was erzählst du es mir dann? Er war von deiner Operette begeistert. Pali, stell dir vor, ein Tonfilm. Meinst du, ich werde eine richtige Diva? Ich sehe dich schon vor mir. Bist du auch so aufgeregt? Bis über beide Ohren. Man wird uns bejubeln.

Mann.